grauen Schleier dieser Nacht sind aus, sind vergessen, vorbei. Das Leben ist nun frei, in mir erwacht, alles strahlt jetzt im Licht wieder neu. Ein Wunder geschieht. Die Wünsche waren nur auf Sand gebaut. Dann sah ich dich und hab mich verliebt. Ein Gefühl ohne Lügen, kein Schmerz dabei. Nur die Wahrheit ist das, was jetzt zählt. Gedanken denkt man nur für zwei. Gerade dann, wenn der andere fehlt. Radio Heimatmelodie. Die Nachrichten. Es ist 2 Uhr. Im Studio Thomas Bliske.